Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ja Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Heute Nacht, in unserer freien Themennacht, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr faxt mir ganz einfach unter 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht ist Klaus und Klaus ist 43 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Guten Morgen. Hallo Klaus, ja. Guten Morgen. Was ist dein Thema? Ja, Domian, ich habe ein Problem. Ich bin verheiratet zum zweiten Mal, habe aus erster Ehe zwei Kinder und aus jetziger Ehe ein Kind. Und ich bin eigentlich ein Typ, der immer gesagt hat, Liebe gibt es nicht. Liebe gibt es nicht? Ja, habe ich immer gesagt. Und deswegen hast du denn geheiratet? Ja, das frage ich mich manchmal auch. Und nun ist mir Folgendes passiert. Ich habe mich letztes Jahr in eine Arbeitskollegin unsterblich verliebt. Und seitdem weißt du, dass es Liebe gibt? Ja. Aha. Es wird auch erwidert. Nur ist dort ein Problem. Sie ist also sprenggläubig. Und dadurch erschwert sich die Sache ungemein. Wahrscheinlich aber auch deshalb, weil du verheiratet bist, ne? Oder? Ja, sie ja auch. Sie ist auch verheiratet? Ja, selbstverständlich. Das ist ja das Problem. Das ist ja das Problem. Ja, hätte ja sein können, dass sie so religiös ist und vor der Ehe kein Sex oder Nein. Darum geht es also. Also sie ist verheiratet, du bist verheiratet, ja. Sie ist streng religiös, aber ihr habt jetzt, ihr meint, eure große Liebe gefunden zu haben. Ja. Und ihr Partner weiß es, meine Frau weiß es. Und das ist doch schon mal ganz gut, wenn die Partner das wissen. Ja, es wird halt nicht akzeptiert, logischerweise. Und ich lebe also schon seit 1. Januar in unserem Haushalt im Keller. Ja. Also de facto ist eure Ehe kaputt. Ja. Und eigentlich hat sie auch nie richtig stattgefunden. Richtig. Wenn du sagst, ich habe nie an die Liebe geglaubt. Ja. Du bist ja immerhin schon 43 Jahre alt. Ja. Vorher sagst du, ist nie sowas richtig ganz Wahnsinniges passiert, sondern erst jetzt eben. Richtig. Ich, so im Nachhinein betrachte ich das Ganze, was so abläuft, ja, als Zweckgemeinschaft. Routine und, geworden. Ja. Und diese ganze Situation jetzt hier, die geht also fürchterlich an die Substanz. Warum lässt du dich nicht scheiden? Ja, ich habe heute Morgen, ich habe eben schon mit deinem Mitarbeiter gesprochen, ich war also heute Morgen schon beim Rechtsanwalt. Und das wird wohl jetzt in die Wege geleitet werden. Also das ist jetzt von deiner Seite eingeleitet, das ist ja schon mal ganz gut. Ja. Wie sieht das jetzt bei deiner Geliebten, sage ich mal, bei deiner Geliebten aus? Ja, das weiß ich nicht. Das steht also in den Sternen. Ist denn diese Ehe, die die beiden führen, auch eigentlich kaputt? Oder sehr gefährdet oder belastet? Ich will nicht sagen kaputt. Wollen wir mal so sagen, sie hat ihn zwar auch wohl gerne, aber sie redet nicht von Liebe. Wie lange sind die zusammen schon? Seit 17 Jahren. 17 Jahre. Und ich bin jetzt 14 Jahre verheiratet. Ist sie auch ungefähr so in deinem Alter? 7 Jahre jünger. 7 Jahre jünger. Haben die Kinder? Ja, drei Stück. Also sie redet nicht von Liebe. Erzählt sie denn, dass sie sich oft streiten oder dass da Spannungen in der Luft sind? Ja, das kommt da auch vor. Vermutlich sogar sehr große Spannungen, wenn der Mann weiß, dass es da einen anderen gibt. Ja, auch darüber gibt es Spannungen. Das ist natürlich eine klare Sache. Wie nah ist denn euer Verhältnis jetzt schon geworden und gewachsen in der letzten Zeit? Ich bin da ganz offen, es hat noch keine sexuelle Verbindung stattgefunden. Liegt das wiederum an Ihrer religiösen Einstellung? Nein, ich will es mal so ausdrücken, unsere Verbindung oder Beziehung, die ist also so emotional stark. Wir sagen beide, wir haben noch niemals mit irgendwelchen Partnern so reden können, sich unterhalten können, Gemeinsamkeiten finden können. Es gibt immer auch mal Streitpunkte, ist klar, aber man kommt da auf vernünftige Weg wieder auf eine normale Basis zurück. Ja. Also das ist also absolut phänomenal. Mhm. Aber wieso ist es dann noch nicht zu einer sexuellen Begegnung gekommen, wenn es seelisch, geistig so eng ist zwischen euch beiden? Die Möglichkeit besteht nicht. Naja, kann man sich die nie schaffen, wenn man das will? Ja, ich denke mal aus dem Alter, dass man jetzt unbedingt im Auto da ein Nümmerchen schiebt, sind wir raus. Ja. Ihr seht euch jeden Tag auf der Arbeit? Fast jeden Tag. Geht es denn darüber hinaus auch, dass ihr euch noch privat dann abends schon mal irgendwie zum Essen trefft oder irgendwas unternehmt oder spazieren geht oder so? Es ist schon zu privaten Treffen gekommen. Mhm. Aber ich muss dabei sein, es ist meistens so, dann ist entweder ihr Mann anwesend oder eins von den Kindern ist da. Ihr Mann ist anwesend? Ja. Der ist anwesend, während du dich mit der Frau triffst? Ja, wir gehen dann gemeinsam aus. Ach. Es geht eigentlich schon nur darum, um überhaupt zusammen zu sein. Wie, du gehst dann mit der Frau und deren Mann aus? Ja. Das funktioniert? Das funktioniert, ja. Aber da muss doch Dynamit in der Luft hängen. Der weiß, dass du der Nebenbuhler bist quasi. Du weißt, dass das ihr Mann ist und... Ja. Ist also... Wie geht sowas? Ich sage ja, es ist total verfahren. Ja, aber dass man das überhaupt macht, wundert mich, dass die drei Menschen sich überhaupt auf sowas einlassen. Ja, ich muss dabei sagen, ich verstehe mich mit ihrem Mann sehr gut. Mhm. Also ihr habt gar keine Aggressionen aufeinander? Nein, überhaupt nicht. Aber das ist doch ich bin ganz fassungslos hier. Eigentlich muss er doch tierisch eifersüchtig sein auf dich. Ja, das ist er wahrscheinlich auch, nur er äußert es mir gegenüber nicht. Deswegen sage ich ja, das ist total verfahren hier. Was empfindest du denn für diesen Mann? Bist du denn eifersüchtig auf den? Ja. Also spielst du dann auch eine Rolle, wenn ihr euch zu dritt trefft? Ja, ich spiele eine Rolle. Mhm. Das ist richtig. Ist das eigentlich irgendwie so durchgesickert oder hat sie das ihrem Mann gebeichtet? Er weiß das. Ja, das weiß ich. Ich frage ja, wie es rausgekommen ist. Also hat sie es ihm gesagt oder ist es irgendwie so... Sie hat es ihm gesagt. Sie hat es ihm gesagt. Ja. Ich war auch so fair und habe es meiner Frau ja auch gesagt. Denn also mit Lügen möchte ich nicht unbedingt weiter. Ja, das finde ich auch sehr richtig. So, wenn man in eine solche Lage kommt, dass man dann gleich mit offenen Karten spielt. Aber wie geht's jetzt weiter? Ja, das ist ja mein Problem. Wie geht's jetzt weiter? Ich meine, du hast ja für deinen Part schon mal jetzt Sachen eingefädelt. Ja. Ne? Das heißt, du bist entschlossen, dich scheiden zu lassen. Ja, das ist richtig. Das heißt, du bist frei. Du wirst frei werden. Ja. Aber was ist mit ihr? Das weiß ich eben nicht. Ihr redet ja darüber. Selbstverständlich. Ja. Gibt sie denn irgendein Signal oder eine Richtung an, dass sie sagt, ich plane es auch, mich von meinem Mann zu trennen? Nein. Also sie hat noch nie klipp und klar geäußert. Hm. Denkst du, dass sie vielleicht auch aufgrund ihrer Religiosität so sehr an der Ehe hängt? Ja, das sagt sie auch klipp und klar. Muss dann aber auf der anderen Seite auch ein irres, schlechtes Gewissen haben, dass sie sich, wenn auch nur im Moment platonisch, aber immerhin auf einen anderen Mann eingelassen hat, ne? Ja, und das ist auch vorhanden, das schlechte Gewissen. Mhm. Darf ich fragen, aus welcher religiösen Ecke sie kommt? Ist sie... Katholikin. Normal, ich dachte, ja. Mhm. Und, Weißt du, was mich gerade so beeindruckt hat, Klaus? Ja. Dass du gesagt hast, ihr beide empfindet... dieses einzigartige Gefühl gemeinsam. Ja. Ne, dass noch nie ein Mensch da war, der jeweils bei dem anderen so viel ausgelöst hat und so viel Nähe und so viel Tiefe bewirkt hat. Richtig. Das beeindruckt mich sehr. Und ohne Sex. Und bisher sogar ohne Sex. Ja. Wir wollen gar nicht drüber nachdenken, wenn es vielleicht dazu auch noch kommt, was für eine wahnsinnige Beziehung das sein könnte und werden. Eben drum. Werden wird. Eben drum. Sagt sie denn so etwas auch wie du? Sagt sie auch, ich habe eigentlich so die Liebe bisher nie so richtig erlebt? Sie hat mir gegenüber geäußert, sie hätte es noch nie erlebt, dass ein Mann sich so um sie bemüht. Dass, sie hätte noch nie das Gefühl gehabt, dass sie so geliebt wird. Ich finde, wenn man so etwas so empfindet, und sogar vielleicht zum allerersten Mal im Leben und dann noch in eurem Alter, dass man alles aufkündigen sollte, was man bisher gemacht hat. Und sich dieses Glückes bewusst sein, was man da hat, dieses Glück in die Hand nehmen sollte und sich mit diesen Menschen zusammentun sollte, finde ich. Das ist auch mein Ziel. Mhm. Ich hoffe, dass sie die Kraft hat, das genauso durchzuziehen wie ich auch. Es ist natürlich sehr schwierig. Du stößt natürlich da an große moralische Schranken. Andererseits sollte auch, wenn sie ein religiöses Verständnis hat, die Liebe das Entscheidende sein und die Ehrlichkeit und die Wahrheit. Vielleicht kannst du in dieser Richtung etwas auf sie einwirken. Du darfst natürlich keinen großen Druck auf sie ausüben. Das ist auch nicht meine Absicht. Das wäre also das Letzte, was mir einfiel, sie jetzt ihr zu sagen, so pass auf, ich gehe jetzt hier von meiner Frau weg, so jetzt verlässt du deinen Mann. Mhm. Also das ist, denke ich mal, der falsche Weg. Letztendlich muss ich sagen, dass ich euch wirklich sehr beglückwünsche, dass ihr euch so gefunden habt, wenn es auch im Moment noch kompliziert ist. Dich beglückwünsche, dass du zum ersten Mal sagst, ich habe die Liebe entdeckt mit 43. Und ich kann nur hoffen, dass über kurz oder lang sie sich dann wirklich auch für die Liebe und für die Wahrheit und die Ehrlichkeit entscheidet und sich von ihrem Mann trennt und mit dir eine Beziehung, vielleicht gar eine Ehe eingeht. Das wäre mein Traum. Ja, das wünsche ich dir von Herzen, Klaus. Danke, Domian. Alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören. Schönen Abend. Dankeschön. Ciao. Telefonnummer 0800 5678 111, wenn ihr mich anrufen wollt, egal zu welchem Thema. Das könnt ihr heute noch machen und morgen noch machen. Dann gehen wir in unsere Sommerpause. Also 0800 5678 111. Dietmar begrüße ich jetzt herzlich. Und Dietmar ist 43 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo Dietmar. Dein Thema. Ja, ich habe da ein Riesenproblem mit meiner besten Freundin. Mhm. Wir kennen uns jetzt seit gut 7 Jahren. Mhm. Waren also wie Bruder und Schwester immer. Platonische große Kiste. Ja, kann man so sagen. Ja. Wir haben auch viel durchgemacht miteinander und wir hatten uns jetzt 2 Jahre aus den Augen verloren. Mhm. Jetzt im Februar ist es mir gelungen, sie wieder zu kontaktieren. Mhm. Und sie rief dann auch zurück und seitdem haben wir eigentlich wieder ein ganz gutes Verhältnis gehabt, als wenn gar nichts passiert wäre zwischendurch. Seit Februar. Seit Februar, richtig. Ist doch wunderbar. Ist doch wunderbar. Ja, eigentlich schon. Nur das Problem ist, ihr Mann wollte mal die bisexuelle Seite kennenlernen. Mhm. Und sie hat immer gesagt, versuch's doch mal. Und ich habe immer gesagt, nein, das geht nicht gut, weil da geht unsere Freundschaft in der Brüche. Achso, sie hat zu dir gesagt, sie hat mich quasi überredet. Komm, Dietmar, komm doch mal zu uns in unsere Beziehung quasi rein. Und wir versuchen das da mal ein bisschen. Ja, nein, sie wollte, dass ich mit ihm das ausprobiere. Ja, so habe ich es verstanden, ja. Mhm. Ne? Und, Achso, mit ihm alleine oder sollte sie dabei sein? Nee, allein. Allein, achso. Ja, ja. Mhm. Mhm. Und ich habe mich lange Zeit geweigert, weil ich eben das befürchtet habe, dass unsere Freundschaft so durch in die Brüche geht. Mhm. Bist du denn schwul oder bist du bisexuell? Ich bin schwul. Du bist schwul? Mhm. Ja. Mhm. Und auf jeden Fall ist es natürlich jetzt auch so gekommen. Sie ist mir gegenüber ganz komisch geworden. Also es ist passiert? Ja. Ja. Musst du erzählen, wusste ich ja nicht jetzt. Nein, sie ist mir gegenüber komisch geworden und auch ihrem Mann gegenüber ist sie jetzt sehr komisch. Also im Klartext, du hast mit dem Mann deiner besten Freundin Sex gehabt. Richtig. Hast du das einfach nur ihr zuliebe getan oder fandst du ihn auch attraktiv? Ich fand ihn auch attraktiv, verständlich, ja. Klar, sonst hätte ich das nicht getan. Jetzt gab es einmal Sex zwischen euch beiden, für ihn war es der erste Sex mit einem Mann? Richtig. Wie war's? Ja, also er hat gesagt, das wäre schön gewesen. Und er könnte sich auch vorstellen, dass da öfters mal was laufen könnte. Mm. So, jetzt frage ich mich erstmal, was hat deine Freundin dazu bewogen, dieses quasi zusammenzuführen, euch beide? Warum? Ja, das weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich werden die darüber gesprochen haben, weil er hat obwohl mal, was sie mir so erzählt hat, mal irgendwo einen Film in den Finger gekriegt in der Hinsicht. Mm. Und er wollte es unbedingt ausprobieren. Mm. Und da hat sie gedacht, also wenn, dann probierst du mit meinem besten Kumpel, mit dem Dietmar aus. Richtig. Mm. So, ist es gut, ganz gut gelaufen, dir hat es gefallen, ihm hat es gefallen und jetzt ist aber irgendwas, eine Irritation zwischen dir und deiner besten Freundin da. Richtig, er hat natürlich einen Fehler gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, den Morgen danach hat er sie nicht beachtet. Mhm. Hatte also Schuldgefühle, nehme ich mal an, ihr gegenüber und hat kein Wort mit ihr gesprochen und hat sie also links liegen lassen. Wo ist das Ganze denn passiert, bei ihm in der Wohnung oder bei dir? Nein, das ist bei denen in der Wohnung passiert, weil ich bin da alle 14 Tage mal auf Besuch gewesen. Und wo war sie währenddessen? Im Schlafzimmer. Wie im Schlafzimmer? Mit euch zusammen? Nein, ich war im ich habe in meinem Wohnzimmer geschlafen, auf der Couch. Und der Typ war dann auch im Wohnzimmer? Der hat die eine Nacht dann auch da übernachtet, weil sie ja ist schon wohnte. Ist ja schon krass, da sitzt ja die Frau im Ehebett, im Schlafzimmer und ihr Mann treibt es wiederum mit dem anderen Mann. Ja. Mhm. Nur sie wollte das ja. Wie war denn die Stimmung dann? Du warst ja dann morgens auch noch da, ne? Ja, natürlich, da war ein riesen Zoff. Ich bin dann auch mittags nach Hause gefahren, weil ich mir diesen Zoff irgendwo nicht mehr anhören konnte. Warum war denn Zoff da? Ja, weil er sie links liegen lassen hat. Aber war sie deshalb auch zu dir unfreundlich, die Freundin? Nee, zu dem Zeitpunkt nicht. Sie hat zwar auch ein bisschen rumgezickt und so und ich habe gesagt, Mensch, ich sag das, was soll das jetzt, ne? Mhm. Ja, er beachtet mich nicht und nein, da gab es ein riesen Theater. Wann ist das passiert? Das ist jetzt ungefähr 6 Wochen her. Was ist in den letzten 6 Wochen passiert? Hast du sie noch mal gesehen und mit ihr gesprochen? Ich habe, wir hatten noch Wochenenden ausgemacht, aber die jetzt alle gecancelt, aus fadenscheinigen Gründen. Das heißt, du hast nach diesem Vorfall, nach dieser Aktion, hast du kein einziges Mal in Ruhe mit ihr geredet? Ich habe versucht. Ich habe versucht, mit ihr per Telefon zu reden. Sie blockt jedes Mal ab. Mhm. Nur ich habe auch mit ihm darüber gesprochen, mit ihrem Mann. Mhm. Und er sagt, sie behandelt mich so komisch und sie wirft mir jetzt vor, dass er sie mit mir betrogen hätte und sowas. Also entweder hat sie einen kleinen Riss in der Birne. Ja. oder du erzählst mir da irgendwas Falsches. Nein. Es kann ja nicht sein, dass sie erst will, dass du mit ihrem Mann was hast und dann ist sie hinterher beleidigt und fühlt sich betrogen. Das stimmt doch nicht. Ja, ist aber so. Aber weißt du, Dietmar, wenn du sagst, das ist meine beste Freundin, dann geht, und du bist ein Mann von 43 Jahren. Ja, selbstverständlich. Und sie ist wahrscheinlich auch irgendwie in deinem Alter? Nein, sie ist jünger. Jünger. Wie viel? Sie ist jetzt gerade 30 oder wird gerade 30. Ist eine 30-jährige Frau. Da muss es doch möglich sein, dass ihr beiden ordentlich und sachlich darüber redet. Das verstehe ich nicht. Ihr seid doch keine pubertären... Nein, ich habe auch versucht. Ich habe auch gesagt, wir müssen uns nochmal treffen. Ja, da hat sie irgendwie wieder einen Grund. Jetzt momentan ist sie angeblich erkältet und kann auf dem Grunde keinen sehen. Vorher war ein Grund da, da soll ich angeblich ihren Kindern Filzläuse angehängt haben. Ja, aber das ist aber schon eher ein bisschen gestört alles, ne? Ja, finde ich auch, nur mir tut das irgendwie um die Freundschaft irgendwo leid. Was ist denn mit dem Mann? Mit dem Mann hast du ja nochmal geredet jetzt. Ja, wir haben also wie zuvor ein sehr gutes Verhältnis. Und wie ist in den letzten Wochen, beziehungsweise bis jetzt ganz momentan, die Stimmung zwischen den beiden immer noch gestört? Ja, sehr kritisch. Ja. Sehr kritisch. Kann ich nichts zu sagen, kann ich nur sagen, also die ich verstehe diese Frau nicht. Was ist mit der los? Allerdings auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich verstehe die ganze Aktion kann ich nicht nachvollziehen und jetzt, das kann ich schon überhaupt nicht nachvollziehen. Was kannst du machen? Ja, das ist meine Frage. Ja, du hast aber jetzt schon so viel oft versucht, sagst du so oft, versucht mit ihr in Kontakt zu treten, mehr kannst du auch nicht tun. Nee. Ich meine, mir wäre es noch schade, wie gesagt, um die Freundschaft. So, dann würde ich jetzt einmal noch was machen, ich würde ihr eine Mail schreiben oder einen Brief schreiben und das nochmal ausführen, dass du das nicht verstehst, was los ist und dass das habe ich am Dienstag zum Beispiel nochmal getan. Dass ich eine SMS drüber geschickt. Ja, nur eine SMS ist immer so, SMS ist zu kurz. Das ist, dass ich nicht verstehe, warum sie sich so verhält. Ich würde das aber nochmal in den Brief schreiben. Und sie schrieb dann noch zurück, sie wüsste gar nicht, was ich von ihr wollte. Okay, gut, dann ist es halt gelaufen. Dann ist es halt gelaufen. Was wirst du denn machen, wenn sie sich so zumacht? Ich weiß es nicht. Also, ich weiß es auch nicht. Mir tut's leid um die Freundschaft. Willst du denn jetzt weiter mit dem Mann in Kontakt sein? Ja, ich weiß es nicht. Wenn ich da jetzt mich weiter mit ihm vielleicht zu Telefon oder was unterhalte, dann könnte es passieren, dass sie dann wieder ihn rausschmeißt oder sonst irgendwas. Mhm. Also wenn es nicht unbedingt ganz nötig ist, würde ich an deiner Stelle mich da auch erstmal zurücknehmen. Vielleicht auch, um diese Freundschaft mit der Frau zu retten. Denn wenn sie jetzt mitbekommt, dass ihr beiden jetzt dicke Freunde werdet, wird's noch komplizierter. Aber im Prinzip müsstet ihr beide noch miteinander reden können. Das geht mir nicht in den Kopf. Nur ich habe die beiden früher so oft zusammengebracht, auch während ihrer Schwangerschaft. Die war so komisch und ich habe die immer wieder zusammengebracht. Dietmar, schreib ihr bitte einen Brief und unterstreich nochmal dein Interesse an der Freundschaft. Und wenn sie sich dann nicht meldet, dann war es das halt. Dann kann man ihr auch nicht helfen. Dann ist sie nicht durchschaubar in all ihren seltsamen Ambitionen, Wünschen und Vorstellungen. Ja, nur ich fühle mich natürlich auch schlecht bei dieser Sache jetzt, ne? Nö, finde ich nicht. Obwohl ich mir da nichts bei keine Schuld vorzuwerfen hätte im Prinzip. Du schreibst ihren Brief, okay? Ja, mach ich. Alles Gute. Jawohl, danke. Tschüss. Tschüss. Ah, jetzt bin ich ganz gespannt. Ich habe hier den David. Hallo. Hallo David, 15 Jahre alt. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass du der David bist von vorgestern. Ja, der bin ich. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch wieder in deiner Sendung zu sein, Domian. Super. Wir haben ein sehr trauriges und ernstes Gespräch geführt vorgestern. Ja. Am Montag, ne, war das, glaube ich. Ja, es war am Montag. Da hast du mir erzählt, vielleicht sagst du es in deinen eigenen Worten nochmal, was los war, weswegen du angerufen hattest. Ja, ich habe halt zu Hause viel Stress gehabt und ich habe die Klasse nicht geschafft jetzt. In der Realschule, ne? Ja, und dadurch ist mein Vater sehr wütend geworden und ja, ich habe auch, er hat mir auch Backpfeifen und so gegeben und ich habe auch keine Unterstützung von zu Hause gekriegt. Ja, und der Papa, das hat mir so leid getan, hat so schlimme Sachen zu dir gesagt, wie dass er, dass du gar nicht gewünscht bist, ne? Ja. Dass du gar kein Wunschkind warst. Ja, das hat er mir ins Gesicht gesagt. Ja. Und die Mama hält sich so zurück, ne? So war's. Ja, die hat auch keine Chance gehabt gegen meinen Vater. Und der Vater ist arbeitslos im Moment, ne? Ja. Trinkt auch, ne? Ja, aber ja. Er hat, das hat mir meine Mutter erzählt, er hat sich vor 2 Wochen schon wo beworben. Und er ist gut in Aussichten, dass er vielleicht sogar den Job bekommt. Ach, das ist natürlich toll. Das ist toll. Und das, das Problem, weswegen du angerufen hast, war, dass du sitzen bleibst. Und der Vater dir angedroht hat, er nimmt dich von der Realschule runter auf die Hauptschule. Ja, das hat er mir angedroht. Ja? Und du hast mir gesagt, nein, ich will aber was lernen, ich will auf die Realschule und will auch irgendwann mal was erreichen später. Ja, ich will Lokomotivführer werden. Genau, genau, so hast du es mir erzählt. So, und dann habe ich zu dir gesagt, Mensch David, such dir doch irgendeinen, nicht irgendeinen, sondern einen Lehrer aus, den du nett findest. Und der dich auch nett findet. Und versuch mit dem ganz, ganz offen zu reden, so wie du auch hier in der Sendung mit mir offen geredet hast. Ja, Jürgen, dazu muss ich was sagen. Ich habe 2 Personen aus meinem ehemaligen Freundeskreis, die haben zufällig deine Sendung auch verfolgt. Ja. Und die haben das gesehen mit mir. Mhm. Und die haben mit mir den Tag darauf sofort gesprochen. Die sind zu mir nach Hause gekommen. Hey. Und die haben mir auch geholfen. Ich wollte erst nicht zu dem Lehrer hin. Ja. Und dann sind die mit mir zusammen zu dem Lehrer hingegangen. Das ist ja super. Zumal, weil du auch gesagt hast, dass du fast keine Freunde mehr hast, ne? Und auch ziemlich alleine bist. Ja, so, dann seid ihr zusammen zu dem Lehrer gegangen, den du auch ganz nett findest. Ja. Und habt geredet. Erzähl mal, wie das da abging. Ja, also wir sind erst reingekommen. Mhm. Also wir standen vorm Lehrerzimmer und dann bin ich halt zu dem Lehrer hingegangen und habe gesagt, dass ich, ob wir ein vertrauliches Gespräch führen können. Mhm. Und dann meinte er ja, in einer großen Pause. Und dann bin ich nach einer großen Pause, also in einer großen Pause sind zu ihm hingekommen. Mhm. Dann haben wir uns unterhalten, also dann habe ich ihm das erzählt, dass ich bei dir angerufen habe. Mhm. Und dass die beiden Freunde halt mich auch mit dazu bewegt haben, zu ihm, also zum Lehrer zu gehen. Ja. Ja, und dann habe ich ihm das alles erzählt und er hat auch sehr viel Verständnis. Mhm. Waren denn die beiden Freunde bei dem Gespräch auch mit im Zimmer? Nein, die beiden, das... Die waren dann draußen? Nein, die waren nicht da. Also hat er Verständnis gehabt? Ja. Mhm. Und, wie ging es dann weiter? Ja, und dann hat er gefragt, ob er heute noch mit meinen Eltern sprechen soll. Und dann meinte ich, dass er das am Freitag tun sollte. Mhm. Weil das ist immer besser, weil da meine Mutter nicht arbeitet. Mhm. Die ist dann auch vormittags zu Hause und so. Mhm. Also morgen, ne? Ja. Mhm. Ja, ist doch super. Also das war das Resultat des Gesprächs. Er ist bereit, mit deinen Eltern zu reden. Ja, er ist bereit. Und er möchte auch, er unterstützt dich. Und ja, er hat gesagt, dass ich ein netter Schüler bin und er mag mich auch. Ja. Halt an meinen Leistungen ist halt, da kann er nichts machen, also ich bleibe sitzen auf jeden Fall. Ja. Bloß er will nicht, also er hat gesagt, dass ich nicht das verdient habe, auf Hauptschule gehen zu müssen. Mhm. Ja, zumal wir ja auch dann kapiert haben alle, und er wahrscheinlich auch der Lehrer, warum du so schlecht geworden bist, weil eben die Situation zu Hause so schrecklich war. Ja. Ne? Und du so traurig warst und zu nichts mehr wahrscheinlich Bock hattest. Ne? Ja, das habe ich ihm alles auch genauso geschildert. Ja. Und du warst ja früher auch besser in der Schule, ne? Ja. Ja. Jetzt ist dir schon mal ein kleiner Stein vom Herzen gefallen, was? Ja, ein ziemlich großer sogar. Ja, ich muss ja sagen, mir hat das auch wirklich sehr leid getan, was du erzählt hast. Und ich finde, dass du so ein netter Kerl bist, da muss jetzt auch was passieren. Ja. Und ich freue mich sehr, wenn das jetzt da so in die Gänge kommt. Mhm. Glaubst du denn, dass das auch vielleicht dann mit deinem Vater bergauf geht, wenn er wieder eine Arbeitsstelle hat? Ja, das, ich weiß nicht, wird sich ja dann herausstellen, ob er das halt auch durchhält, so dass er nicht so alkoholisiert oder so zur Arbeit geht oder so. Mhm. Hast du denn jetzt deinen Eltern schon angekündigt, dass die mit dem Lehrer, dass der Lehrer sich mit denen in Verbindung setzt? Ja, ich habe erst meinen Eltern gesagt, dass ein Lehrer anrufen wird. Mhm. Also nicht weil deswegen, hat mein Vater gesagt, ja, wahrscheinlich wieder, weil wegen dir, weil du wieder Scheiße machst. Das ist doch typisch für dich. Mhm. Und dann habe ich auch gedacht, na, sei ruhig. Ja, gut. Ne? Ruhig sein. Ja. Genau, sehr, sehr richtig. Gar nicht erst auf den Streit wieder rauslaufen lassen. Nein, das Ganze. Das endet eh nur wieder schlimm. Genau. Also, David, ich hoffe, dass das morgen gut läuft. Ja. Ich drücke dir wirklich alle meinen Daumen, ganz fest. Ja. Und ich möchte, dass du jetzt gleich im Anschluss an mein Gespräch hier, an unser Gespräch, nochmal kurz mit meinem Psychologen redest. Weil, das würde ich gerne machen. Ja, der wird dir nämlich noch zwei Telefonnummern geben. Die haben wir extra für dich rausgesucht, für den Notfall. Falls in der nächsten Zeit mal wieder irgendwas Schlimmes zu Hause ist und du richtig Angst hast und super traurig bist, das ist so ein Sorgentelefon des Kinderschutzbundes, da kannst du anrufen und da sind auch sehr nette Leute, mit denen kannst du auch reden. Ja. Wir sind ja nächste Woche nicht mehr da und hier kommt man ja auch nicht immer durch. Auf jeden Fall, dass du was in den Händen hast, wenn es irgendwie nochmal kompliziert werden sollte. Ja. Ne? Also nochmals, toi toi toi. Ja. Ich würde mich sehr freuen, wenn alles so klappen wird. Ich finde, ich sag's nochmal, dass du ein toller Junge bist. Ja, danke. Und dass du es verdient hast, auch weiter auf der Schule zu bleiben. Ja, Jürgen kenne ich, die beiden Freunde, die noch grüßen, die gucken auch wieder zu. Na klar, kannst du das. Ja, ich grüße die Sina ganz doll und den Andi. Das ist ja toll. Da kann sich jetzt auch vielleicht noch wieder eine neue Freundschaft draus entwickeln, oder, ne? Dass sich das so weiter... Ja, davon gehe ich weiterbelebt, ja. Ja. Super. Also du legst auf und mein Psychologe, der heißt Peter, der ruft dich gleich nochmal an. Ja, gut. Ne? War noch was? Wolltest du noch was sagen? Nee, es ist alles okay. Alles okay. Ja. Lieber David. Ja. Mach's gut. Ja. Tschüss. Wiedersehen, Jürgen. Tschüss. Deine Sendung echt super. Das ist lieb von dir. Tschüss. Und tschüss. Sandra, 21 Jahre alt. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Sandra. Du gehst mir ganz nah an den Telefon, oder? Ja, bin ich. Klingst so dosig irgendwie. So weit weg. Nee. Ich bin ganz nah dran. Um was geht's denn, Sandra? Und zwar geht's darum, dass ich Kleptomanin bin und ich weiß nicht, wie ich davon wegkommen soll. Kleptomanen sind die Menschen, die immer klauen müssen, ne? Genau. Wie sieht denn das bei dir aus? Beschreib's mal. Ja, also im Moment bin ich arbeitslos. Mhm. Was hast du denn gelernt vorher? Ich habe so Verkäuferin. Mhm. Ja, und jetzt dadurch, dass ich arbeitslos bin, ja, hat mich wohl die Langeweile gepackt. Und dann gehe ich fast jeden Tag in die Kaufhäuser und klaue alles, was mancher für Bäume ist, auf gut Deutsch gesagt. Zum Beispiel? Ja, so, das fängt an bei Klamotten, Schmuck, Parfüm, alles halt, was man so kriegen kann. Also eher so kleine Sachen? Ja gut, war auch schon mal größere Sachen, so DVD-Player oder so. Echt? So was Großes auch? Ja. Wie klaut man denn? Nee, ich will es gar nicht wissen, aber man kann ja keine Werbung an. Die sind doch tausendmal gesichert, diese Sachen. Und ja, manche Kaufhäuser haben es halt nicht gesichert. Wie lange machst du das jetzt schon? Ich mache das jetzt anderthalb Jahre fast. Das heißt, du musst doch zu Hause einen Berg von Klamotten haben, von Dingen, die du... Ja, ich habe eine eigene kleine Wohnung, ja, und da steht eigentlich auch so einiges, auch nur an Klamotten. Ja, nicht nur Klamotten, Kleidung, Dinge auch, Sachen, die du vielleicht überhaupt gar nicht brauchst, die du aber geklaut hast. Ja, so in etwa. Ne, da, wenn du sagst, du gehst jeden Tag los und du bist immer ein... Ja, also fast jeden gut. Tag. Sagen wir jeden zweiten oder jeden dritten Tag, ist ja auch egal. Da kommt ja in der Zeit doch eine ganze Menge zusammen. Klar. Den Kleptoman zeichnet ja aus, dass er eben nicht aus Not klaut oder gezielt klaut, sondern auch Sachen klaut, die er eigentlich gar nicht braucht. Ne? Ist das bei dir auch so? Nee, ich nehme eigentlich so die meisten Sachen, die ich eigentlich auch gebrauchen kann. Oder wenn ich meiner Freundin ein Geschenk machen möchte, so, ich denke, die freut sich darüber, dann klaue ich das auch. Ich sag, das fängt bei einer Diddlemaus an und hört beim DVD-Player auf. So, und in dieser doch sehr langen Zeit von über einem Jahr noch keinmal erwischt worden? Doch, ich hatte auch schon eine Geldstrafe, aber ich kann es trotzdem nicht lassen. Jetzt ist auch eine Beziehung dadurch kaputt gegangen. Mhm. Das heißt, es hat jemand auch aus deinem Umfeld, also dein Ex-Freund, mitbekommen? Ja. Mhm. Und der kam damit auch nicht zurecht. Verständlicherweise, ne? Ja, weil ich bin jetzt schwanger von dem. Mhm. Und ja, aber der hat sich jetzt von mir getrennt, weil er damit nicht zurechtkam. Mhm. Der hat immer gesagt, hör auf. Mhm. Ist er der Einzige, der das weiß? Nee, meine Mama, die hat das jetzt auch mitgekriegt. Mhm. Ja, aber die steht mir auch zur Seite, die guckt das jetzt auch gerade. Ganz liebe Grüße an die Sigrid. Jetzt ist natürlich so für so einen Normalo-Menschen, so wie mich jetzt auch. Das ist ganz schwer nachzuvollziehen, dass man nicht so sagen kann, Schluss aus. Ich bringe mich da in Teufelsküche. ab heute mache ich das nicht mehr. Ja, das ist leichter gesagt als getan. Mhm. Aber wenn man nicht so viel Geld hat, dann weiß ich nicht, da denkt man sich, ach, das kann man klauen, und wenn es dann geklappt hat, ja. Nee, ich glaube, mit dem Geld darf das nichts zu tun haben. Es gibt, bei mir so, also ja, es gibt ja so viele Menschen, die ganz wenig Geld haben. Ich hatte auch Phasen in meinem Leben, wo ich super wenig Geld hatte und hätte im Leben nie geklaut. Ja, aber ich denke mir dann, auch wenn ich da klauen kann, dann brauche ich kein Geld für ausgeben, dann kann ich die Sachen jetzt so für andere Sachen ausgeben. Mhm. Na gut, das ist ja schon eine sehr vernünftige, ich sag mal, eine Vernunftsüberlegung. Ich war mehr so auf der Schiene, dass ich dachte, das ist wie so eine Sucht, was du hast. Ja, ich möchte aufhören, aber es klappt halt nicht. Weil dann denke ich mir, ach, dann spare ich mir das Geld jetzt zum Beispiel mal. Und dann gebe ich das nicht aus, sondern klaue ich lieber. Aber ich bin dann auch ehrlich gesagt jetzt schon zu geizig, überhaupt Geld auszugeben. Aber es ist doch nun einmal völlig bescheuert, weil du ständig halb mit dem Fuß im Gefängnis sitzt oder zumindest vor dem Gericht stehst. Du riskierst es, vorbestraft zu werden. Und du bist schwanger. Du sagst, du bist schwanger, du kriegst ein Kind. Ja, aber ich werde das Kind nicht bekommen. Also ich werde das abtreiben. Ich bin jetzt in der 8. Woche. Mhm. Und weil mein Partner, der möchte auch nichts mehr von mir wissen. Mhm. Und ich möchte das Kind nicht ohne den Papa großziehen. Mhm. Und so. Irgendwann, also. Das behandeln wir jetzt mal nicht, das ist ja noch eine ganz andere Thematik. Lass uns weiter über deine Klausucht reden. Ja. Willst du denn eigentlich was verändern überhaupt? Eigentlich schon, weil ich nicht mehr klauen gehen, aber es geht einfach nicht. Sobald ich in die Läden gehe, kribbeln mir die Finger und Ich hätte jetzt gerne die Antwort gehört, ja, ich will was verändern, und nicht die Antwort, eigentlich schon. Ja, möchte ich. Nee, dieses eigentlich schränkt das so ein. Hast du es denn schon versucht für dich? Hast du schon dich bemüht? Ja, also einmal habe ich es versucht und dann habe ich mich auch viel mit Freunden getroffen und dann habe ich es eine Woche mal geschafft. Gut, das war aber einmal. Ja, aber auch nur einmal. Ja, warum nur einmal? Danach ging es irgendwie nicht mehr. Dann hat mich das, weiß ich nicht, ich musste. Weißt du, wenn jemand Alkoholiker ist, wenn jemand magersüchtig ist, oder wenn jemand spielsüchtig ist, egal jetzt, nennen wir irgendeine Sucht, und derjenige wirklich etwas verändern will, dann hört man ja immer wieder die Geschichten, dass die Leute erzählen, ja, ich habe es versucht, ich habe es 5- und 6-mal und 7-mal versucht und bin rückfällig geworden. Ich schaffe es nicht alleine, aber du erzählst mir jetzt nur, dass du es nur einmal versucht hast. Ja, weil es die ganze Zeit auch gut gegangen ist. Mhm. Gut, aber das darf ja nicht das Kriterium sein, das weiterzumachen. Findest du es denn so ganz objektiv betrachtet auch völlig bescheuert, das zu machen? Ja, auf eine Art schon. Aber nur auf eine Art? Ja. Aber auf die andere Art nicht. Auf die andere Art denkst du dir, ach, ist doch sogar ganz pfiffig, ne? Ich kann Geld sparen und habe meine Sachen. Genau. Ja gut, solange du auf der Schiene bist, Sandra, wirst du das auch nicht verändern können. Ich glaube dir immer, du bist aber nicht richtig überzeugt davon. Ich glaube dir nicht, dass du hundertprozentig innerlich die Einstellung hast, ich will weg davon. Weil irgendwas in dir immer noch sagt, ach, ist doch gar nicht so schlimm. Ja, so sieht's aus. Ja, so sieht's aus. So, ja, und da müsste ich dir eigentlich wünschen, dass du kolossal auf die Schnauze fällst. Dass dich wirklich jemand mal packt und dass du wirklich ins Kittchen mal eingesperrt wirst eine Weile. Damit du kapierst, was du da tust. Klar. Ja, hast du nur die Tat? Das ist ja das völlig Bescheuerste, was man überhaupt sagen kann. Ich habe wenig Geld, also gehe ich klauen. Wenn so alle anfangen würden, würde unsere ganze Welt zusammenbrechen. Klar. Ja, aber ich sage, es klauen ja auch genug Leute. Ich meine. Schlimm genug. Und wenn du einen kleinen Laden hättest oder so, würdest du dich ärgern, wenn du beklaut würdest. Klar. Jetzt sagst du mir natürlich, ja, die großen Kaufhäuser, da ist es ja egal. Da ist es auch nicht egal. Es geht ja ums Prinzip. Ja, habe ich ja nicht gesagt. Ja, hast du nicht gesagt. Stimmt. Nee. So, wie soll es weitergehen? Ja, weil du musst nur eine Lösung finden. Ich möchte ja wirklich aufhören. Nein, ich habe auch die Lösung. Die Lösung, Sandra, beginnt damit, dass du erstmal für dich wirklich die Entscheidung fällst, ich will es nicht mehr machen und ich lehne das hundertprozentig ab. Solange du das nicht tust, wirst du immer wieder zurückflutschen. So. Wenn du das gemacht hast und es nach vielen Versuchen immer noch nicht funktioniert, dann musst du zu einem Therapeuten gehen. Therapeuten. Zu einem Therapeuten. Ich glaube, dass das dann wirklich eine psychische Erkrankung ist, so etwas zu tun zu müssen. Aber ich habe das Gefühl, dass das noch nicht so weit bei dir ist, dass du das selbst in der Hand noch hast. Dass du, wenn du wirklich willst, das auch aufhören kannst. Du bist noch zu bequem, glaube ich. Da ist auch so eine dicke Portion Bequemlichkeit bei dir dabei. Ja, ich denke mal, der Klick kommt wohl erst, wenn ich wirklich gepackt werde, weil im Moment, weiß nicht, ich kann in die Kaufhäuser rein und raus gehen, das passiert nicht. Ich gehe mit einer leeren Tasche rein und gehe mit einer vollen Tasche raus. Aber ist dir denn das nicht Warnung genug, dass du sogar eine Beziehung dadurch verloren hast? Ja, schon. Das ist doch unglaublich dramatisch letztendlich, wegen so einem Scheiß, sag ich mal. Klar. War das eine gute Beziehung? Hast du den Mann geliebt? Ja, sehr sogar. Sonst wäre ich ja von ihm jetzt nicht schwanger. Und es war wirklich, das war wirklich der Hauptgrund, dass ihr euch getrennt habt? Unter anderem, ja. Er hat mir den Grund genannt jetzt. Aber ich kann das aber auch verstehen, Sandra, wenn ich mit dir zusammen wäre und alles gute Zureden nicht nutzen würde und meine Freundin weiter klauen würde, hätte ich irgendwann auch die Faxendicke, will ich dir sagen. Dann würde ich auch sagen, komm Mädchen, adieu, das war's, wenn du das nicht gebacken kriegst. Du hast es in der Hand, du hast dieses dein Schicksal in der Hand. Wie gesagt, und wenn du nach einem erneuten oder nach einigen mehreren Anläufen das wirklich dann wieder nicht schaffst, dann hol dir professionelle Hilfe. Aber das kannst du auch alleine, Mensch, Sandra. Das gibt's doch gar nicht. Ja, also mal leichter gesagt als getan. Ja, man muss es wollen. Und du musst dich zu dem Wollen, musst du dich auch zwingen. Bloß wenn man einmal da drin ist, dann kommt man nicht so schnell wieder da raus. Ist mir egal. Kein Trotz und kein Aber und nix. Du musst jetzt sagen, ja, ich will. Ich will davon wegkommen. Und nicht ja, aber. Okay? Okay. Alles Gute. Ja gut, darf ich noch jemanden grüßen? Ja, aber ganz schnell. Okay, dann grüße ich einmal die Sigi, das ist meine Mama, und meine beiden Freundinnen, die Daniela und die Sabrina, die stehen nämlich hinter mir. Und die Daniela, ja. Hoffentlich machen die dir auch die Hölle ein bisschen heiß. Also die wissen das auch richtig alles. Ja, die kriegen das auch mit so und die meckern auch ganz heftig mit mir. Das ist auch richtig so. Ihr beiden, macht der Sandra noch mehr Feuer unterm Hintern, dass sie das aufhört. So, in diesem Sinne, Sandra. Alles Gute. Tschüss. Okay, tschüss. 1:36 und, 1:37. Kleine Pause. Nur 37 und 30 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon Talkshow. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, hier jetzt tief in der Nacht, live im Radio, live im Fernsehen, dann ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111. Gewählt haben diese Nummer auch Eileen, 30 Jahre alt, und Daniela, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Mit wem spreche ich jetzt zuerst? Mit Eileen. Mit Eileen. Ich grüße dich. Um was geht's? Ja. Und zwar habe ich dich vor ein paar Jahren angerufen, dass ich immer für Frauen schwärme. Ich war damals noch mit einem Mann verheiratet und habe dir erzählt, dass ich auch therapeutische Hilfe gesucht habe, weil ich wieder repariert werden wollte. Und du hast mir damals dann doch plausibel erklären können, dass es nicht so normal ist. Und ich habe da mein Coming-out mit 27 gehabt. Habe auch meinen Mann damals verlassen mit meinen Töchtern und habe jetzt am 24. März durch Sat.1-Chat eine junge Frau kennengelernt, halt die Daniela. Und wir haben dann eine Woche lang ganz rege telefoniert. Samstags bin ich dann Ostersamstag zu ihr gefahren, eigentlich nur bis Ostersonntag. Und ich bin aber nicht mehr nach Hause gefahren. Doch einmal mit Daniela um die Wohnung in Münster aufzulösen, die Kinder noch nachzuholen. Und inzwischen haben wir geheiratet. Nein, so schnell. Ja. Das ist schräg. Du warst einmal nur noch mal zu Hause bei dir? Ja. Das ist ja abgefahren. Ich bin also wirklich nur noch einmal in der Woche hin, habe die Kündigung abgeschickt und habe dann mich abgemeldet und dann bin ich gegangen. Du hast gerade gesagt, die Kinder. Das heißt, du hast Kinder. Ja, ich habe Kinder mit in die Ehe gebracht. Die waren aber dann noch in der alten Wohnung. Ja, die waren bei meiner Nachbarin. Bei der Nachbarin. Und die sind jetzt auch mit zu Daniela gezogen. Die sind mit zu Daniela gezogen. Das ist ja wirklich schon wie in einem schlechten Film, ne? Nee, aber also ich weiß nicht. Also im Film würde man es nicht glauben, sagen wir es so, ne? Da chatten zwei Mädels miteinander. lernen sich einmal kennen, sprich die eine fährt zur anderen und dann bleibt sie gleich da. Ja, genau. Und dann heiraten sie kurz darauf. Ja, und es war ganz toll. Ich meine, ich komme aus einer muslimischen Familie. Meine Familie steht natürlich seit meinem Coming-out nicht mehr hinter mir. Ja. Aber Danielas Familie, die beiden Großeltern, die sind über 80, die haben unsere Hochzeit mit ausgerichtet, die haben die Torte noch selber gebacken und die waren alle mit im Standesamt. Das war absolut stark und... Das ist ja süß. Gib mir doch mal die Daniela. Ja, ich gib sie dir. Die... Hallo Domian. Hallo Daniela, die frisch gebackene Ehefrau. Ja, genau. Von die Ehefrau von der anderen Ehefrau. Ja. Du bist 20 Jahre alt. Ja, genau. Ja. Wie war die Heirat? Beschreib mal die Heirat, die ihr hattet. Ja, ziemlich aufregend und... Waren viele Leute da? Ja, also wir haben im kleinen Kreis gefeiert. Meine Familie war da, noch Bekannte. Mhm. Und aus dem letzten Chat war noch jemand vertretend für alle da. Wie viele Leute so ungefähr? 11 Leute. 11 Leute, im kleinen Kreis dann. Ja. Und deine Familie hat damit keine großen Probleme, dass du eine Frau heiratest? Nein, fanden das eigentlich alle ganz toll. Ja. So, dann gab es die Prozedur vom Standesamt, was man so kennt. Ja. Und danach, was habt ihr danach gemacht? Danach waren wir ungefähr, wie lange waren wir in Urlaub? 6 Wochen waren wir in Urlaub. 6 Wochen? Also es gab keine große Feier danach? Nee, also nach dem Standesamt haben wir dann zu Hause noch Kaffee getrunken, ja, und abends noch ein bisschen was gemacht. Ja. Und haben das schön ausklingen lassen. Und dann 6 Wochen Urlaub gefahren? Ja. Wohin? Zu meinem Vater nach Trier. Nach Trier? Ja. Ins schöne Trier? Ja. Das ist auch sehr idyllisch da, da war ich auch schon oft. Das ist ja sehr nett und sehr schön. Und habt euch so richtig gut erholt und habt da Flitterwochen in Trier verlebt. Ja, genau. Ihr beiden. Ja. Ist das für dich jetzt auch ist es für dich deine erste Frau oder hattest du schon andere Erfahrungen mit Frauen? Ich hatte davor eine Beziehung, die ging 2,5 Jahre. Ah, also schon ein gewisser Erfahrungswert ist da. Ja, genau. Mhm. Und jetzt bist du auch gleichzeitig recht schnell Mama geworden, ne? Ja, das kann man so sagen. Und, ist aber ein tolles Gefühl. 2 Kinder, ne, sagte die? 3. 3 Kinder sogar? Ja. Wie alt sind die? 10, 6 und ein halbes Jahr. Und akzeptieren die dich? Also die Älteren zumindest? Ja. Ja, aber es ist ein bisschen schwierig vielleicht im ersten Moment. Nee, würde ich eigentlich nicht sagen. Also wir kommen ganz gut miteinander klar, ja, und ja. Also alles im guten Bereich? Ja, genau. Ne? Ich meine, welches Kind hat schon 2 Mütter? Natürlich, ja klar. Euch geht's gut und ihr seid glücklich. Ja, ja, das auf jeden Fall. So soll es auch bleiben, Daniela. Dir alles Gute und du gibst mir bitte die Aline nochmal. Ja, werde ich machen. Tschüss. Ja, ciao. Ja, hi. Aline, wie hast du das denn jetzt deinem 10-jährigen Kind? Ist das ein Mädel oder ein Junge? Mädel. Erklär, das ist schon ein bisschen schwierig dann so zu erklären. Ja, ich war ja davor halt, wo ich mein Coming Out hatte, damals auch in einer festen Beziehung, da mit einer Frau fast 3 Jahre. Mhm. Und sie kannten das schon. Mhm. Das Einzige, sie hat am Anfang Daniela SMS geschrieben, immer, willst du dir nicht eine Jüngere suchen? Meine Mama ist schon so furchtbar alt. Du kannst doch noch andere ankriegen. Und sie hatte ein bisschen Probleme einfach mit diesem Altersunterschied. Ja, es ist ja auch lustig. Sie, die Daniela, also deine Frau, der ja, Lisa, die könnte Schwestern sein. Eben, die ist ja mittendrin. Die ist 20, du bist 30 und die Kleine ist 10, ne? Ja. Also ist so mittendrin. Ja. Ja. Aber die Akzeptanz ist jetzt da. Ja, ja, das auf jeden Fall, ja. Und die beiden Kleineren, die wachsen in die Situation. Die wachsen da so rein, ja. Auch die 6-Jährige, die kennt das ja gar nicht anders. Die war 2,5, wo ich in meine erste Beziehung mit einer Frau gegangen bin. Ja. Und die ist so aufgewachsen. Also ich freue mich, das alles zu hören, was du mir erzählt hast. Freue mich vor allen Dingen, diese Rückmeldung zu kriegen. Es ist ja schon einige Jahre her, dass wir miteinander geredet ja haben. Und noch mehr freue ich mich, dass du zu einem Coming-out gekommen bist und dass du nicht zu einem Therapeuten gegangen bist, um dich umtherapieren zu lassen. Ja, ich war ja damals sogar bei dem Therapeuten. Ja. Was ich noch zu David sagen wollte, wir hatten uns den Montagabend angehört. Ich finde das ganz toll, dass er mit seinem Lehrer gesprochen hat. Ja. Und zu Sandra, ich denke, die sollte wirklich vielleicht sich mal geschulte Hilfe suchen, denn das ist schon krank. Mir ist gerade der Kragen geplatzt. Ja, mit dem Klauen. Ja. Also dadurch, dass ich jetzt noch im Erziehungsurlaub bin und Daniela noch in der Ausbildung, ist bei uns das auch nicht so dicke und wir sind auch nicht auf die Idee gekommen, im Supermarkt zu klauen. Das ist natürlich kein Argument zu sagen, ich habe wenig Geld. Und nee. Nee. Aber der David ist ein netter Kerl, ne? Ja, an dem Kleiner war unser Spaß gehabt. Ja, ja. Ich habe schon aus Gag am Sonntagabend, Montagabend zu Daniela gesagt, den können wir doch eigentlich mit unserer Tochter verkuppeln. Der gefällt uns wohl. So, ihr beiden Süßen. Jo. Dann genießt euer Glück. Ja, machen wir. Und hoffen wir, dass es eine lange und sehr, sehr schöne Ehe wird, die ihr beiden jetzt angefangen habt. Ja, wir haben den Rückgabeschein haben wir zerrissen. So muss das auch sein. Genau so muss das sein. Wir leben im Jetzt und hier und das ja. soll schön sein. Alles Gute euch beiden. Okay, tschüss. Danke, Domian. Tschüss. Jetzt ist hier bei mir ein junger Mann namens Markus. Ja, hallo. 24. Ja. Stimmt. Ich grüße dich, Markus. Über was reden wir? Um was geht's? Ja, ich habe vor ein paar Tagen an dem Flugzeugabsturz vom Bodensee beobachtet und auch gesehen und mitgeholfen bei der Aktion. Mitgeholfen auch? Ja, mitgeholfen. Bist du Sanitäter oder arbeitest du beim technischen, bei der Feuerwehr. Bei der Feuerwehr. Und du hast es auch gesehen? Ich habe es gesehen, ja, mit 4 Freunden. Erzähl mir genau, was du gesehen hast. Ja, also wir waren was trinken, so um 23:30 gehen wir eigentlich, also sind wir aus dem Wirtschaft rausgegangen. Ich war der Fahrer und als wir losfuhren Richtung Heimat wieder, haben wir einen dumpfen Knall gehört. Im Auto? Im Auto haben wir es gehört. Und das hat man unten gehört, diesen Knall, der sehr hoch war, oben in der Luft war. Ja, den hat man richtig gehört, ein richtiger dumpfer Knall. Und mein Freund sagt nur so, oh Spaß, da kommt ein Gewitter vom See. Und vom See, die Gewitter. Was kommt da? Ein Gewitter? Ein Gewitter. Und sagt ein Freund von mir, ja, als wir dann den helle, orange, rot und alles richtig hell, so ein kugelartiges Ding gesehen haben, haben gesagt, da ist was passiert. Das habt ihr auch denn direkt aus dem Auto, aus dem Autofenster gesehen? Ich habe das Schiebedach offen gehabt. Ach so, ja. Und das hat man eigentlich richtig gut gesehen und wir haben dann auch angehalten, haben geschaut. Ja. Und dann sind wir eigentlich dann, haben wir so Teile gesehen, die so vom Himmel runtergefallen sind. Das konnte man auch sehen. Das konnte man sehen. Obwohl es tiefe Nacht war. Das war, hat man gut gesehen. Waren denn die Teile, glühten die oder brannten die noch? Oder waren es einfach wirklich nur die Teile? Wie eine Sternschnuppe eigentlich. So richtig schön glühend runter. Ja. Und dann sind wir weitergefahren. Da haben wir schon lichterloh brennende Teile gesehen auf der Straße, auf dem Feld. Sag mal, Markus, in diesem Moment, da wusstet ihr noch nicht, was für eine Katastrophe passiert war. Was denkt man da? Was mutmaßt man in diesem Moment? Denkt man da an ein Flugzeugunglück oder? Im ersten Augenblick eigentlich nicht. Wir haben gemeint, das ist irgendwie ein Satellit oder ein Freund gesagt, ein Satellit kann es nicht sein, das verglüht. Und dann hat ein Freund gesagt, das kann bloß Flugzeug sein, weil über dem Bodensee drüber geht eigentlich die Flugschneise eigentlich. Ja. Habt ihr Angst oder hast du auch in dem Moment irgendwie Angst gehabt? Da könnte was auf mein Auto, was sogar noch ein offenes Verdeck hat, drauffallen? Ja, hatte ich. Hatte ich eigentlich. Ja. Und also das ist, als wir da ausgestiegen sind aus dem Auto und den Gestank und... Das braucht man da auch schon. Das hat man auch, ja. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast auch geholfen. Ich stelle mir die Arbeit der Hilfskräfte äußerst schwierig vor und belastend vor. Ja. Was genau hast du gemacht in den letzten Tagen? Also, ich habe bloß den ersten Tag, also in der ersten Nacht geholfen, der Brand eigentlich unter Kontrolle gebracht. Und dann überall rumgeschaut eigentlich, wo man nur was helfen kann, ja. Und als wir da so rumgelaufen sind, dann hat dann ein Schuh oder ein Koffer oder... Hast du denn selbst auch Leichenteile oder verkohlte Leichen gesehen? Habe ich, ja. Und das war eigentlich schon ziemlich... Was genau hast du gesehen? Ein Kind, also nicht groß vielleicht... meine 60, 71 in dem Alter, also in der Größe, schwarz, die Klamotten vom Leib weggerissen, also Schuhe einzeln rum, Teile einzeln rumgelegen. Lag das Kind so frei in der Landschaft? Oder? Lag frei in der Landschaft. Weil im Fernsehen wurde auch gesagt, dass einige Kinder verkohlt noch in ihren Sitzen saßen. Ja, das war der Hammer eigentlich. Das hast du auch gesehen? Das habe ich auch noch gesehen. Warst du dann auch damit beauftragt, diese Leichenteile mit einzusammeln, oder haben das andere gemacht? Das haben andere gemacht. Also. Wer macht dann sowas? Die, wo gerade da sind, also Feuerwehr, haben auch mitgeholfen. Also ich bin dann. Aber du musstest das nicht machen. Nee, ich gehöre auch nicht zu dem Gebiet eigentlich dazu. Was geht in einem vor, wenn du bist ja auch ein junger Mann von 24, hast sowas wahrscheinlich noch nie gesehen in deinem Leben, wenn du hautnah so etwas miterlebst? Schrecklich. Dann mal eiskalte Wasser. Hast du jetzt die ganze Zeit, also heute und gestern, gearbeitet? Nee, bloß an der Unfallnacht. Das gehört eigentlich zu den Pflichten. Meine Freunde haben auch geholfen und sind auch selber bei der Feuerwehr. Und was ist jetzt für dich das schlimmste Bild, was du vor Augen hast, was du erlebt hast, gesehen hast? Das Kind. Das Kind. Das war, also, schrecklich, sagen wir mal so. Ich glaube, das ist auch für all die Leute, die in der Gegend um Überlingen herum betroffen sind, wahrscheinlich so doppelte Gefühle. Einmal das große Mitleid mit den Kindern und nicht nur mit den Kindern, da waren ja auch Erwachsene dabei, also mit den Opfern. Und einmal der Schock, es hätte uns alle ja auch treffen können, dich auch. Ja, also dort, wo ich wohne, das sind gerade vielleicht 17 Kilometer weg vom Geschehen. Also gerade, sagen wir mal so, Ohminge ist 7 Kilometer weg. Ja. Und das ist, also, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das hat man noch nach 30 Kilometer eigentlich gehört, den Knall. Ja. Ja. Musst du jetzt nochmal hin oder nochmal ran? Das nicht mehr. Wie ist denn das? Habt ihr für den Fall, dass euch das zu sehr an die Nieren geht, an die Seele geht, habt ihr so einen Beistand, eine psychologische Hilfe, mit denen ihr so reden könnt? Oder seid ihr auf euch alleine angewiesen? Also ich bin momentan alleine angewiesen. Also will das jetzt mal alleine ein bisschen vertrachten und versuche das so hinzukriegen. Konntest du überhaupt letzte Nacht schlafen? Im letzten Tag, also in den nächsten Nächten konnte ich nicht schlafen. Kein Auge zugemacht. Überhaupt nicht zugemacht? Nee. Immer wieder die Gedanken, die Bilder. Die Bilder, das Geschehen. Also wenn ich irgendwo hinsitze und Fernseher einschalte und Bilder sehe, dann laufen mir die Tränen runter. Heute sind ja die Eltern gekommen, ne? Aus Russland. Wie schrecklich, ne? Für die Eltern. Das ist schrecklich. Ich möchte an dieser Stelle nochmal meinen Respekt zum Ausdruck bringen, all den Leuten gegenüber, die dann vor Ort Hilfe leisten und die so einen Job machen, wie du ihn auch gemacht hast. Das kann man gar nicht oft genug sagen, wie wichtig diese Arbeit ist und dass sie eigentlich wie viel Hochachtung abverlangen sollte von uns allen, die wir das nicht machen. Markus, möchtest du ein paar Worte mit meinem Psychologen vielleicht noch reden? Ja, wenn es geht, ja. Ja, das geht. Es kann noch ein paar Minuten dauern, aber es geht so, weißt du vielleicht, du legst auf und du wirst dann von dem Psychologen, dem Peter, gleich zurückgerufen. Okay. Alles Gute von Herzen. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Jetzt geht's weiter, muss ich meine Regie fragen. Ich frage meine Regie, mit wem es weitergeht. Mit Bernd, 34 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, Jürgen. Ja, genau. Hallo Bernd. Ja, leider ein bisschen spät am Ende der Sendung. Ich mache es also ziemlich knapp und kurz. Ich bin Langzeit-Single. Langzeit-Single? Ja. Seit wann denn schon? Du bist ja 34. Jahren. 15 Jahre? Ja. Die letzte Beziehung mit 21 gehabt? Nee, mit 19. Ach ja, genau. Kopfrechnen ist vielleicht nicht mehr so die Stärke um diese Zeit. Mit 19 Jahren. Morgens. Nee. Genau. Und wie lange hat die gehalten, die letzte Beziehung? Die letzte Beziehung war auch nur 2 Monate lang. Mhm. Wie lang war überhaupt die längste Beziehung, die du hattest? 3 Monate. Mhm. Was ist los? Gut, so mit 18, 19, da so gerade Ende Pubertät, da hat man nicht so allzu lange Beziehungen. Ne? Ja. Und die allerlängste Phase in meinem Leben, die ist nur jetzt leider alleine sozusagen. Mhm. Vermisst so, du? Und vermisst dafür, dafür eine Erklärung abzugeben, also ich glaube, wenn ich darauf eine deutliche Antwort hätte, dann wäre ich selber einen großen Schritt weiter. Ja, aber du hast ja wahrscheinlich sehr viel gegrübelt darüber. Das ist zum Beispiel eines meiner Hauptprobleme, dass viele grübeln. Mhm. Dass, wie zum Beispiel andere auch schon gesagt haben, also jetzt nicht in meinem Bekanntenkreis, aber zum Beispiel Psychologe und so, dass ein Großteil meines Lebens eigentlich nur in meinem Kopf stattfindet. Mhm. Mhm. Aber hast du denn irgendeine These, die vielleicht eine Richtung zeigt, warum das nicht funktioniert mit den Beziehungen? Ja, ich denke mal, ich habe das auch vorhin von einem deiner Mitarbeiter gesagt, ich habe mich dann irgendwann zu sehr zurückgezogen. Mhm. Ich habe... Hast du denn viele Anläufe unternommen in den letzten Jahren? Nein, gar keine, überhaupt keine. Ach, gar keine. Ich dachte, nee. Du bist immer wieder so auf die Nase gefallen. Nein. Ja gut, ich bin halt schon zum Beispiel ab und zu mal irgendwo mal ins Café oder in eine Kneipe gegangen oder sowas. Aber ich mache leider immer wieder die Erfahrung, dass ich dann so jemand bin, der eigentlich introvertiert ist. Ja. Der sich irgendwo in der Ecke hockt, ne, so 2 Stunden die Leute beobachtet. Und abwartet, dass irgendjemand auf ihn zukommt. Ja, nicht unbedingt abwartet. Eher nur so da sitzt und beobachtet und guckt, ne. So, und vielleicht auch ein bisschen Augenflirt und so weiter, das kommt schon vor, ne. Aber das heißt, du hast vor 15 Jahren zum letzten Mal eine Frau angefasst. Genau so ist es. Es gab also auch keinen Sex zwischendurch mal. Nein. One-Night-Stand-mäßig oder so. Nein, nicht. Mhm. Ja, und ich muss allerdings auch dazu sagen, das hatte ich auch eben schon da einem von deinen Leuten erzählt, das ist nicht unbedingt das, was mir fehlt. Mhm. Der Sex? Ja, also nee, hatte ich bis jetzt auch noch keinen. Ach, auch nicht mit den Beziehungen, nein, die du hattest? Nein, ja? Nein, also auch noch nein. Nie sexuelle Erfahrung gemacht? Ja, es ist noch nie zum Verkehr gekommen. Zum Verkehr. Ich habe noch nie mit einer Frau geschlafen. Ja, ja. So, und ich denke mal... da eine Geschichte, die ich noch nicht erlebt habe, die kann mir auch nicht fehlen. Ne? Mhm. So, und das, was mir fehlt, das ist also extrem das, was ich in letzter Zeit so unheimlich spüre. Also das. Also ich vermute mal, dass es eine Sehnsucht nach Zärtlichkeit ist. Ja, natürlich. Nach Innigkeit. Eine riesengroße. Jetzt erkläre mir bitte das, mal. Was mir fehlt. Jetzt erkläre mir mal, warum du in den letzten Jahren dich immer so verhalten hast, wie du es gerade beschrieben hast, dass du in der Kneipe dann nur sitzt. Warum du nicht selbst zumindest Versuche unternommen ganz, hast? Ganz, ganz selten weg. Warum gehst du? Mal in eine Kneipe, das kommt 3 oder 4 Mal im Jahr vor. Gut, aber du hast ja auch sonst nichts anderes unternommen, um Frauen kennenzulernen. Nein. Warum nicht? Das Problem ist vielleicht auch noch, muss ich dazu sagen, ich habe seit ca. 10 bis 12 Jahren Depressionen auch noch dazu. Mhm. Und ich bin... deswegen auch seit einem halben Jahr in Behandlung. Ich habe also so Einzelgesprächstherapie bei einem Psychologen. Aber erst seit einem halben Jahr? Ja, habe davor zum Beispiel auch schon mal sowas angefangen, hat aber irgendwie das Gefühl, das bringt mich nicht weiter. Ne? Aber vielleicht ist da wirklich, sind da die Ursachen auch zu suchen. Ja, das denke ich mir auch. Das glaube ich, Bernd. Insofern finde ich auch die Entscheidung gut, dass du die von dir aus getroffen hast, dass du dich in die Hände eines Fachmanns begeben hast und eine Therapie machst. Weil vielleicht kann da alles... Nur habe ich bei dem auch dann irgendwann mal so nach einer gewissen Zeit, wenn die Therapie eine gewisse Zeit andauert, das Gefühl, ich mag eigentlich nicht mehr reden. Mhm. Aber du wirst nur überreden. Ich grübele schon viel zu viel. Ja. Also wie ich eben schon mal gesagt habe vor ein paar Minuten, ein Großteil. Ich verstehe, aber vielleicht kannst du. Es wäre auch wirklich jetzt meine These, dass du nur über das Reden in dieser Therapie eine Ursache findest, warum das alles so bei dir ist und vor allen Dingen, dass du auch die Chance hast, die Depressionen loszuwerden. Ja. Und dann könnte ich mir vorstellen, bist du auch viel lockerer, viel mutiger und vielleicht auch viel offensiver an Frauen ranzugehen. Ist richtig, ja. Also, du wirst verstehen, wenn du sagst, ich bin seit 10 Jahren bin ich Single, ich bin hab vielleicht eine Erkrankung sein, ich habe eine depressive Erkrankung, dass wir natürlich in ein paar Minuten hier nichts lösen können, das ist ja klar. Ich kann dir nur sagen, ich finde das richtig gut, dass du in diese Therapie gehst und ich kann dir nur sagen, bleib dabei, auch wenn du zwischendurch mal so das Gefühl hast, ach, es bringt ja gar nichts, ich muss so viel reden. Wenn es einen Schlüssel zum Erfolg, zur Lösung deiner Probleme gibt, dann in dieser Richtung. Das finde ich gut. Das glaube ich auch. Ja, das ist schon richtig. Dennoch, aber, ich muss jetzt Schluss machen, die Sendung ist gleich zu Ende. Dennoch möchte ich, dass wir dich gleich nochmal anrufen. Leg mal auf und wir rufen gleich nochmal zurück. Okay? Ja, okay. Tschüss. Das war's für heute. Kerstin Kringer in der Technik. Bis morgen. Tschüss.